ward aufgehoben zu sehend und fuhr auf den Himmel. Eine Wolke nahm ihn weg vor ihren Augen. Und er sitzet zur rechten Hand.